I wouldn't rather be any place on earth tonight. Ich würde nicht gern irgendwo anders sein. Than with God's people. Außer mit den Leuten Gottes. David said. David hat gesagt. I was glad when they said, "Let's go to the house of God together." Ich war froh, als sie sagten, lass uns gemeinsam zum Haus Gottes gehen. Because there is a miracle there. Denn es gibt dort ein Wunder. There is always a miracle in the house of God. Da gibt's immer ein Wunder im Haus Gottes. Wherever the presence of God is. Wo auch immer die Gegenwart Gottes ist. Wherever God's people are. Wo immer Gottes Leute sind. There is a miracle. Da gibt's ein Wunder. Can't describe it. Man kann es nicht beschreiben. Maybe you can't understand it. Vielleicht kannst du es nicht verstehen. But it's a miracle. Aber es ist ein Wunder. That is God's heart towards his people. Das ist Gottes Herz seinen Leuten gegenüber. And it never changes. Und das ändert sich and nie. It's so awesome. Und es ist so wunderbar. Let's just take a moment. Lass uns einfach einen Moment nehmen. Thank our precious Savior. Und unserem wunderbaren Retter danken. One of the spirits of the last days. Einer von den Geistern der letzten Tage. Is hearts that are ungrateful. Sind Herzen, die undankbar sind. And we want to come against that. Und wir wollen dagegen aufstehen. Every day that we live. Jeden Tag, an dem wir leben. When I get up in the morning, wenn ich in der Früh aufstehe, I just sit for a few minutes, dass ich einfach ein paar Minuten sitze. Forget about what's going on. Und vergiss, was alles los ist. Jesus, thank you. Und einfach sage, thank you, Jesus, danke. Thank you that I can laugh today. Danke, dass ich heute lachen kann. Thank you that I have joy in my heart today. Danke, dass ich Freude in meinem Herzen habe so let's heute. Do that. Let's just thank him for a moment. Lass ihn einfach für einen Moment danken. Maybe lift your hands. Vielleicht hebt ihr eure Hände. Lift your voices. Und erhebt eure Stimmen. Thank you, Jesus. We danke, love Jesus. You. Wir lieben thank dich. You. Hallelujah, danke, Halleluja. We love you, Lamb of God. Wir lieben dich, Lamm Gottes. We worship you tonight. Wir beten dich an. Thank you. Danke. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you for this awesome church. Danke für diese wunderbare Gemeinde. For each precious soul here. Für jede wertvolle Seele hier. Each heart that is running after you. Jedes Herz, das dir nachläuft. We're in your presence. Wir sind in deiner Gegenwart. We have so much joy tonight. Wir haben so viel Freude heute. And such a great expectation. Und so eine großartige Erwartung. Father, we want to hear from you. Vater, wir wollen von dir hören. Oh, we want your Holy Spirit to touch us in our hearts. Wir wollen, dass dein Heiliger Geist uns in unseren Herzen berührt. To teach us in our minds. Dass er uns lehrt in unserem Verstand. To set us free. Uns freizusetzen. From ourselves. Von uns selbst. And to have the glorious liberty that is promised to the sons and daughters of God. Und diese herrliche Freiheit zu haben, die den Söhnen und Töchtern Gottes versprochen wurde. Great peace have they that love your word, and nothing shall offend them. Großen Frieden haben die, die dein Wort lieben, und nichts soll sie beleidigen. Oh, we love your Bible tonight. Wir lieben deine Bibel. We love your thoughts. Wir lieben deine Gedanken. More in number than the sand. Die mehr in der Anzahl sind als der Sand. Your thoughts of us. Deine Gedanken von uns. And they are thoughts of peace. Und sie sind Gedanken des Friedens. Thank you, Jesus. Danke, Herr Jesus. Thank you, Father. Danke, Vater. Bless our time together. Segne unsere Zeit zusammen. Bless each one. Segne jeden. And we ask it in Jesus' precious name. Und wir bitten das in Jesus' wunderbaren Namen. And they all said, und sie alle sagten, Hallelujah. Hallelujah. Now, Amen. Amen. Okay, you may be seated. Ihr könnt euch setzen. Okay, let's look at Matthew chapter 17. Schauen wir in Matthäus 17. And just a few thoughts tonight. Ein paar Gedanken heute Abend. I love being with your pastor. Ich liebe es, mit eurem Pastor zusammen zu sein. You have the most awesome pastor. Ihr habt den wunderbarsten Pastor. I love it. Mary's on the front row going. Die Mary sitzt vorne und nickt nur. Oh, I love this. I love coming here. Ich liebe das und ich liebe es herzukommen. I want to try to be serious tonight. Ich möchte versuchen ernst zu sein heute. Yeah. Not possible. Okay. Isn't it great to be together? Ist es nicht wunderbar, zusammen zu sein? Okay, a couple of thoughts tonight. Ein paar Gedanken. I mean, generally I have more than that, but tonight just two, okay? Normalerweise habe ich schon mehr, aber heute Abend nur zwei. Daniel 7. In Daniel 7. Verse 25. Vers 25. It says that the devil wants to wear out the saints. Das heißt, dass der Teufel die Heiligen müde machen möchte. He's got a plan. Er hat einen Plan. He's got a program. Er hat ein Programm. There's something he wants to do to you and I. Da gibt es etwas, was er uns, dir und mir antun möchte. He wants to make us tired. Er möchte uns müde machen. He wants to make us lose hope. Er möchte, dass wir Hoffnung verlieren. He wants to make us depressed. Er möchte, dass wir deprimiert sind. And sad. Und traurig. And someone says, why are you sad? Und jemand fragt, warum bist du traurig? I don't know. Ich weiß nicht. I'm just so sad. Ich bin halt einfach traurig. And we don't even know why. Und wir wissen gar nicht warum. And you know what it says in this verse? Und wisst ihr, was es heißt in diesem Vers? How he does it? Wie er das macht? By speaking against the character of God. Indem er gegen den Charakter Gottes spricht. So the little voice comes. Also kommt da diese kleine Stimme und sagt, God's not faithful to you. Gott ist nicht treu dir gegenüber. Everyone else, no problem. Bei allen anderen kein Problem. But you, aber bei dir? No way. Nein. God doesn't love you as much as he loves everyone else. Gott liebt dich nicht so sehr wie alle anderen. By the way, she's awesome, isn't she? I just want to make sure she knows I think that. Are you surprised? Thank you. Yes. Okay. These voices come. Diese Stimmen kommen. And the voices always challenge the character of God. Und diese Stimmen fordern immer den Charakter Gottes heraus. And maybe we come to church. Und vielleicht kommen wir in die Gemeinde. And what did Jesus say? Und was hat Jesus gesagt? He said, "Be careful how you hear." Sei vorsichtig, wie du hörst. Luke chapter 8. Lukas 8. It's not enough just to hear. Es ist nicht genug, nur zu hören. There is a frame of mind that we want to have whenever we hear the word of God. Da gibt es ein Gedanken, eine Art zu denken, die wir immer haben wollen, wenn wir das Wort Gottes hören. And the devil wants to distort it. Und der Teufel möchte das zerstören. The devil wants us to forget about the character of God. Der Teufel möchte, dass wir den Charakter Gottes vergessen. So we hear, and just imagine how all of the people here. Und stellt euch jetzt vor, wie all diese Leute you hier. You hear a message. Ihr hört eine Botschaft. Some people go out and they're so edified. Und manche gehen hinaus und sind so aufgebaut. They're so excited. Sie sind so begeistert. Because I know your pastor preaches grace. Weil ich weiß, dass euer Pastor they're Gnade so predigt. Built up. Sie sind so aufgebaut. They're beginning to get a vision. Sie fangen an, eine Vision zu but haben. Then some aber dann manche hear the exact same message. Hören genau die gleiche Botschaft. And they go out. Und sie gehen hinaus. And they're condemned. Und sie sind verdammt. And they're guilty. Und sie fühlen sich schuldig. And they feel I can never be different. Und sie fühlen sich so, als könnten why? Sie nie anders sein. Because the voices are challenging the character of God for you as an individual. Warum? Weil diese Stimmen den Charakter Gottes herausfordern für dich als Individuum. God isn't faithful. Gott ist nicht treu. God isn't in love with you. Gott liebt dich nicht so. So as we hear, so wenn wir jetzt hören, we want the character of God in everything that we listen to. Wollen wir den Charakter Gottes in allen Dingen, die wir hören, haben. God is doing a work. Gott tut ein Werk. Faithful is he who calls you. Treu ist der, der dich who berufen also hat. Will do it. Der es auch tun wird. He who began a good work in you. Er, der ein gutes Werk in dir begonnen will hat. Complete it. Wird es fertig machen. God doesn't start something that he doesn't finish. Gott fängt nicht etwas an, was er so nicht auch vollendet. And when he called you and I. Und wenn er dich und wir dich an mich berufen hat, hat einen Zweck gehabt. Er hat einen Plan. And as impossible as it seems, und so unmöglich wie es auch scheint, it is to make us like his son, Jesus Christ. Es ist, um uns so wie seinen Sohn Jesus Christus zu machen. To change our heart, um unser Herz zu verändern. And to give us peace, und uns Frieden zu geben. And to give us real joy, und richtige Freude zu geben. And to teach us to love. Und uns zu lehren, zu lieben. And God never changes. Und Gott verändert das nie. And he never forsakes his purpose. Und er verlässt auch nie seinen Zweck. And as we draw near, und wenn wir jetzt nahe kommen, we think of this. Dann denken wir an das. And we don't get tired, und wir werden nicht müde, but we get excited. Sondern begeistert. We don't get depressed, wir werden nicht deprimiert. We have this hope that's alive. Wir haben diese Hoffnung, die lebt. Because of the character and the nature of God. Wegen des Charakters und der Natur Gottes. Now let's look in Matthew chapter 14. Schauen wir jetzt in Matthäus Kapitel 14. I love this story. Ich liebe diese Geschichte. Our favorite character in the Bible. Unser Lieblingscharakter in der Bibel. Peter. Petrus. We can all identify with him a little bit. Wir können uns alle ein bisschen mit ihm identifizieren. Oh, I love Peter so much. Ich liebe den so sehr. Can't wait to meet him in heaven. Kann nicht drauf warten, ihn zu treffen im Himmel. Say, hey, Pete. Hallo. Wow, Peter. You blessed my life so much. Du hast mein Leben so sehr gesegnet. Because you were so human. Weil du so menschlich warst. But you were so available to the work of God in your heart. Aber in deinem Herzen so bereit für das Werk Gottes. So here they are. Also hier sind sie. In verse 13. Vers 13. 5000 people are fed. 5000 Menschen werden genährt. Felt like that yesterday. So hat sich das gestern auch angespürt. The food just kept coming out of the kitchen. Das Essen kam und kam aus der Küche. Matthias? Matthias Berg hat gekocht. Oh my gosh, I think I gained about 10 kilos. Ich habe ungefähr 10 See? Kilo right here. Zugenommen. Ja, da. And it just kept, I'm like, wow, is Jesus in there blessing this food? It just keeps multiplying. Und ich habe mir gedacht, ist da Jesus drinnen und segnet das Essen? Das multipliziert sich einfach. It was so good. And then of course on the way home we had to get chips and get some junk food to. Und dann natürlich am Heimweg mussten wir uns Chips kaufen und so andere. I ate it all, Mary. All of also ich habe es alles gegessen. He didn't touch it. Er hat nicht angerührt. Help me, Jesus. Now think of it. The disciples are here. Also die Jünger sind da. They see this miracle. Sie sehen dieses Wunder. 5000 people. 5000 Menschen. They fed them. Sie haben sie gespeist. And as they gave the bread. Und als sie das Brot ausgaben. That Jesus blessed. Das Jesus gesegnet it hat. It multiplied. Hat es sich vermehrt. And there were 12 full baskets left over. Und da waren 12 volle Körbe übrig. One for each of the disciples. Einen für jeden der Jünger. We can never outgive God. Wir können Gott nie zu viel if geben. We give him everything, wenn wir ihm alles geben, he has the most amazing blessing for us. Hat er den unglaublichsten Segen für uns. But here now Jesus sends him across the lake. Aber jetzt schickt ihn Jesus auf die andere Seite des Sees. And they're in the boat. Und sie sind im Boot. Verse 24. Vers 24. And the storm comes. Und der Sturm kommt. And the boat is being battered by the waves. Und das Boot wird von den Wellen hin und her geworfen. And the wind was blowing. Und der Wind hat ganz stark geblasen. Isn't it amazing? Das nicht we see a great miracle. Wir sehen ein großartiges Wunder. And how quickly we become like Elijah. Und wie schnell wir so wieder Elia werden. Sit down under the tree. Setzen uns unter den and Baum. And say, God, take my life. I can't take it anymore. Und sagen, Gott, bitte nimm mein Leben. Ich kann too das nicht mehr tragen. Pressure. Zu viel Druck. And the fear comes in. Und die Angst kommt. And the voices speak against the character of God. Und die Stimmen sprechen gegen den Charakter Gottes in unseren Gedanken. And the disciples in verse 26. Und Vers 26. They saw Jesus walking on the sea. Sahen die Jünger Jesus auf dem See gehen. And they were frightened. Und sie haben sich gefürchtet. Now just earlier in the chapter. Und früher in diesem Kapitel. They saw Jesus blessing the bread. Haben sie Jesus gesehen, wie er das Brot and gesegnet they saw hat. The miracle. Und sie sahen das Wunder. And their hearts were filled with faith. Und ihre Herzen waren mit Glauben gefüllt. And then the storm comes. Und dann kommt der Sturm. The challenge comes. Die Herausforderung kommt. The voices come. Die Stimmen kommen. And now they don't recognize Jesus. Und jetzt erkennen sie Jesus nicht. Kind of like Jacob. So wie der Jakob. In Genesis chapter 28. In 1. Mose 28. As he slept there that night. Wie er in dieser Nacht dort geschlafen and he wakes hat. Up the next morning. Und er wacht am nächsten Morgen and he auf. Says, God was in this place and I didn't even know it. Und er sagt, Gott war an diesem Platz und ich habe es nicht gewusst. You ever feel like God isn't with you? Fühlst du dich manchmal so, als wäre Gott maybe nicht mit when you're dir? Anxious, vielleicht wenn du Angst hast. Or maybe a difficult situation, oder du bist in einer schwierigen Situation. God is in this place. Gott ist an diesem Ort. He will never leave us or forsake er wird uns niemals verlassen. We are learning to recognize him in the middle of the storm. Wir lernen es, ihn zu erkennen in der Mitte von dem Sturm. And to cast down the voices that try to make us think his nature has changed towards us. Und diese Stimmen einfach niederzuwerfen, die versuchen uns, also seine Natur misszuverstehen. So they were afraid. Also fürchteten sich. And of course, it's a ghost. Natürlich, es ist ein Geist. Now here's these amazing disciples. Und das sind diese unglaublichen Jünger, fed all of these people. Die all diese Menschen genährt and haben. Now they're huddled in the boat. It's a ghost! Und jetzt sind sie da in dem Boot und schreien, es ist ein Gespenst. But that's the way the flesh is. Aber so ist das Fleisch. Brave and I'll never deny you, Lord, one minute. Mutig und sagen, ich werde dich nie verleugnen, Herr. And the next minute hiding out of fear. Und in der nächsten Minute sich also aus Angst heraus verstecken. Jesus says this. Und Jesus sagt das. Take courage. Habt Mut. It is I. Do not be afraid. Seid guten Mutes. Ich bin es. Fürchtet euch and nicht. Here's our favorite character. Und da ist jetzt unser Lieblingscharakter. Peter. He stands right up. Er steht auf. And Peter's the kind of person that doesn't think about what they say before they say it. Und Petrus ist so einer, der nicht vorher nachdenkt, was er jetzt sagt, bevor Peter er es said, sagt. If that's you, Lord, Petrus, tell me to come. Petrus sagt, wenn das du bist, Herr, dann sag mir, dass ich kommen soll. Probably Peter was one of the ones yelling the loudest. It's a ghost. Und wahrscheinlich war Petrus einer von denen, die am lautesten geschrien haben. Es ist ein Gespenst. And so he's thinking, well, just in case it's Jesus, Lord, if that's you, tell me to come. Also wahrscheinlich hat er sich gedacht, na nur für den Fall, dass es doch eben Jesus ist. Sagt der Herr, sag mir rauszukommen, wenn es du bist. I don't really think Peter expected the next answer. Und ich glaube nicht, dass Petrus wirklich die nächste Antwort erwartet hat. Jesus looks at him. Jesus schaut ihn an. Come. Komm. And I think Peter wanted to hide. Und ich glaube, Petrus wollte sich verstecken. You know, we all have these boats that we live in. Wir alle haben diese Boote, in denen wir leben. Maybe it's mental concepts. Vielleicht sind das so mentale Konzepte. Maybe it's culture. Vielleicht Kultur. Maybe it's bad experience in the past. Vielleicht so Kampferfahrungen, die wir von der Vergangenheit haben. And you know what Jesus says? Und weißt du, was Jesus sagt? He says, come. Er sagt, komm. I want you to step out of the boat. Ich möchte, dass du aus dem Boot heraussteigst. But the only way we can do it. Aber die einzige Art, wie wir das tun können, is if we trust the character of God. Ist, wenn wir den Charakter Gottes vertrauen. This is the beautiful part of the story. Das ist der wunderschöne Teil von dieser Geschichte. Peter took that step of faith. Petrus hat diesen Glaubensschritt getan. Not because he trusted himself. Nicht, weil er sich selbst vertraut hat. Not because of self-discipline. Oder nicht, weil er so diszipliniert war. Not because he was amazing, an amazing man or an amazing woman, whatever. Nicht, weil er ein unglaublicher Mann oder im anderen Fall eine unglaubliche Frau war. There was only one reason to step out of the boat. Es gibt nur einen Grund, aus dem Boot herauszusteigen. Because of the nature and character of the one who was calling him. Wegen des Charakters und der Natur von dem, der ihn gerufen hat. Every service, jeden Gottesdienst, every prayer meeting, bei jedem Gebetstreffen, every Bible study, bei jeder Bibelstunde, every verse I read, bei jedem Vers, den ich lese, Jesus is calling me, ruft mich Jesus. And he says, come. Und er sagt, komm. Step out of the boat. Steig aus dem Boot heraus. Step out of the concepts. Steig aus diesen Konzepten heraus. Step out of the culture. Steig aus der Kultur heraus. Step out of who I am and discover. Step out of who you are and discover who He is. Steig aus dem heraus, wer du bist, und entdecke, wer er ist. This is our life. Das ist unser Leben. This is our victory. Das ist unser Sieg. As we know His character. Wie, während wir seinen Charakter kennen. And we know his nature. Und seine Natur. So Peter, also Petrus, he just goes. Er geht einfach. And I love this. Und ich liebe das. Because he trusted Jesus so much. Weil er Jesus so sehr vertraut hat. That no matter what it looked like naturally. Dass egal wie das vom Natürlichen her ausgesehen hat. He knew if he just got out of the boat and ran to Jesus, it would be okay. Er wusste, dass wenn er einfach aus dem Boot heraussteigt und auf Jesus zuläuft, dass es dann okay wäre. And Peter steps out of the boat. Und Petrus steigt aus dem Boot heraus. And starts walking towards Christ. Und beginnt auf Christus zuzugehen. And we know that he started to look at the wind. Und wir wissen, dass er dann begonnen hat, auf den Wind zu schauen. And he started to sink. Und begonnen hat zu sinken. And Jesus took him. Und Jesus hat ihn genommen. And this is the beautiful thing. Und das ist die wunderschöne Sache. If we only knew, wenn wir nur wüssten, how much God is for us tonight, wie sehr Gott für uns ist, there is nothing in this world that can be against us. Es gibt nichts in dieser Welt, das gegen uns sein kann. God is for me. Gott ist für mich. God is for you. Gott ist für dich. Put your name in that sentence. Stell deinen Namen in diesen Satz hinein. God is for us. Gott ist für uns. There is never one second that he is not. Es gibt keine Sekunde, wo er das nicht ist. There is never one second that he doesn't want to bless. Es gibt keine Sekunde, wo er nicht segnen möchte. And give his presence. Und seine Gegenwart geben. And he says, come. Und er sagt, komm. But we have to get out of the boat. Aber wir müssen aus dem Boot heraussteigen. We have to get out by faith. Wir müssen im Glauben hinaussteigen. Not faith in our ability to walk on the water. Nicht Glauben an unsere Fähigkeit, auf dem Wasser zu gehen. Because that didn't last long. Weil das hat nicht lang gehalten. But faith in his faithfulness to me as an individual. Aber Glauben an seine Treue mir gegenüber als ein Individuum. In the morning. In der Früh. I love to say this. Dann sage ich das. God is for me. Gott ist für mich. God is for you today, Woot. Gott ist für dich heute, Woot. Nothing can change his blessing. Nichts kann seinen Segen verändern. There is a commandment to bless and it cannot be changed. Es gibt ein Gebot zu segnen und das kann sich nicht ändern. There is none, nothing in this world. Es gibt nichts in dieser Welt. That can separate us from him. Das uns von ihm trennen kann. You know, as we live outside the boat, wenn wir jetzt eben außerhalb des Bootes leben, we begin to discover something we didn't notice before. Beginnen wir etwas zu entdecken, was wir vorher nicht bemerkt haben. How awesome the character of God is. Wie wunderbar der Charakter Gottes ist. Now the voices fade away. Und diese Stimmen, die werden immer no, dünner. I'm not going to listen to that. Ich werde dem nicht mehr zuhören. From the world, von der Welt, from the devil, vom Teufel, or from my flesh, oder von meinem Fleisch. Because I know that he's faithful. Weil ich weiß, dass er treu ist. I've seen it. Ich habe es gesehen. And I come by faith. Und ich kam im Glauben. When he calls me. Wenn er mich ruft. Because I know that he is faithful. Weil ich weiß, dass er treu ist. And never changes. Und sich nie ändert. And we get out of the boat. Und wir kommen aus, steigen aus dem Boot heraus. Und wir finden etwas heraus. It's actually more comfortable outside of the boat than it is inside of the boat. Das ist eigentlich angenehmer oder bequemer außerhalb des Bootes als innerhalb des Bootes. Because we're with the Son of God. Weil wir mit dem Sohn Gottes sind. And we have this fellowship. Und wir haben diese Gemeinschaft. That gives us this comfort. Die uns diesen Trost gibt. No matter what kind of storm. Egal, was für ein Sturm das that ist, gives us this joy, Das gibt uns diese Freude. That I was just thinking today. Wo ich heute gedacht habe. We had just so much laughter this weekend. Wir haben so viel gelacht dieses Wochenende. Awesome teenagers. Wunderbare Teenager. So much. Ich liebe euch so sehr. You changed my life. Ihr habt mein Leben verändert. Thank you. Danke. My wife thanks you. Meine Frau dankt euch. Really, it just so much joy. So viel Freude. And Jesus gives that to us. Und Jesus gibt uns das. When we step out of the boat. Wenn wir aus dem Boot heraussteigen. And you know what we discover? Und wisst ihr, was wir entdecken? If we stay in the boat, we really don't see His faithfulness. Wenn wir im Boot bleiben, dann sehen wir seine Treue gar nicht. Wir hören darüber. Wir hören den Pastor darüber predigen. Aber wir sehen es persönlich nicht. Und alles ist in seiner kleinen, schönen Ordnung im Boot. Das ist meine Welt. Ich möchte außerhalb von dem nicht herausgefordert werden. Aber wir sehen nie or experience the faithfulness of God personally. Aber wir sehen oder erfahren nie die Treue Gottes persönlich. Then the second we step out, aber dann in der Sekunde, wo wir raussteigen, something happens. Da passiert etwas. Well, I'm sinking. Sinke. And Jesus takes us. Und Jesus nimmt uns. And he rescues us. Und er rettet uns. And he visits us und er besucht uns mit seiner Gegenwart. And we come to a service. Und wir kommen zu einem Gottesdienst. Maybe our heart is heavy. Und vielleicht ist unser Herz schwer. Because of a difficult circumstance. Wegen schwierigen Umständen. And the word of God comes in. Und das Wort Gottes kommt herein. And we find this joy. Und wir finden diese Freude. And it's supernatural. Und sie ist übernatürlich. And we don't know how. Und wir wissen nicht wie. But we taste the faithfulness of God. Aber wir schmecken die Treue Gottes. Because we're outside of the boat. Weil wir außerhalb des Bootes sind. And then Jesus said this. Und dann sagte Jesus. He took hold of him in verse 31. Vers 31. And he said to Peter, O you of little faith, why did you doubt? Er griff ihn und spricht zu ihm, Kleingläubiger, warum zweifeltest du? It's amazing because in Matthew 13. Es ist unglaublich, weil in Matthäus 13 the only faith that is required is a mustard seed. Der einzige Glaube, der erwartet wird, ist der in einer Größe von einem Senfkorn. And it will change the world. Und das wird die Welt verändern. And that mustard seed of faith und dieses Senfkorn von Glauben is this heart that clings to the faithfulness of God. Ist dieses Herz, das sich an der Treue Gottes festhält. Now Revelation chapter 12. Offenbarung 12, Vers 10 und 11. Vers 10 und 11. The devil is out there. Der Teufel ist da draußen. And he's accusing the brethren. Und er klagt die Brüder an. He accuses us to God. Er klagt uns vor Gott an. He accuses God's nature to us. Und er klagt Gottes Natur uns gegenüber he an. He accuses us to each other. Er klagt uns gegenseitig and that's an. All he does. Und das ist alles, was er he tut. He is an accuser. Er ist ein Ankläger. He is a liar. Er ist ein Lügner. We can't trust his voice. Wir können seiner Stimme nicht vertrauen. And it always speaks against the character of God. Und es spricht immer gegen den Charakter Gottes. That's how you know. So weißt du. If you doubt that God is faithful, it's a voice from another kingdom. Wenn du bezweifelst, dass Gott treu ist, ist das eine Stimme von dem anderen Königreich. If you doubt that God is merciful, wenn du zweifelst, dass Gott barmherzig ist, spricht ein anderes Königreich. If you think that God can't forgive you for something you've done, it's another kingdom that's speaking. Wenn du glaubst, dass Gott dir nicht vergeben kann für etwas, was du getan hast, spricht ein anderes Königreich. That is not the character of God. Das ist nicht der Charakter Gottes. And what happens? Und was passiert? I think Peter just wanted to praise. Ich glaube, Petrus wollte nur preisen. It says in 2 Corinthians 4, in 2. Korinther 4, verse 15, Vers 15, all things are for your sakes. Alle Dinge sind um deinetwillen. Wow, Lord. Herr. Oh, I got to get out of the boat to believe that. Ich muss aus dem Boot aussteigen, um das zu glauben. Oh, Jesus. Why do you, oh. Why can't this just be simple, Lord? Warum kann das nicht einfach sein, Herr? All things are for your sakes. Alle Dinge sind um deinetwillen. The good, das Gute, the bad, das Schlechte, everything. Alles. Why? Warum? So that the abundant grace, damit die überreichliche Gnade, that fills your heart, die dein Herz füllt, and causes you to rejoice in the midst of difficulties, und dich dazu bringt, dich zu freuen in der Mitte von Schwierigkeiten, it brings glory to God. Das bringt Herrlichkeit zu Gott. Oh, we're out of the boat. Wir sind aus dem Boot draußen. We know his character. Wir kennen seinen Charakter. We trust him. Wir vertrauen ihm. It's so simple. Es ist so einfach. Jesus, I trust you. Jesus, ich vertraue dir. I don't want to overthink it. Ich möchte jetzt nicht zu viel drüber denken. I don't want to make it complicated. Ich möchte das nicht kompliziert machen. Lord, if it's you, Herr, wenn das du bist, say come. Sag einfach komm. And we hear the Holy Spirit. Und wir hören den Heiligen Geist. And he says, come. Und er sagt, komm. Come to me. Komm zu mir. If you're heavy laden, wenn du or you have a burden, beladen bist, wenn du eine Last hast, come to me. Komm zu I'll mir. Give you rest for your soul. Ich gebe dir Ruhe für deine I'll Seele. Give you peace in your heart. Ich gebe dir Frieden in dein you Herz. Will laugh again. Du wirst wieder lachen. You will be free to worship me again. Du wirst wieder frei sein, mich anzubeten. Komm einfach. Trust me. Vertrau mir. Fellowship with me. Hab Gemeinschaft mit mir. We have such a faithful Lord. Wir haben so einen treuen Gott. He did the greatest thing. Er hat das Großartigste gemacht. On Calvary. Auf Golgatha. This is how we know. So wissen wir das. That he is so in love with us. Dass er so uns so sehr liebt. Will he not freely give us all things? Wird er uns nicht freizügig alles geben? This life is not a mystery. Dieses Leben ist nicht ein Geheimnis. It's very simple. Es ist sehr einfach. But the devil says, aber der Teufel oh, sagt, it's too difficult. Ah, es ist zu schwer. Too mysterious. Zu mysteriös. It's not. Aber es ist es nicht. We come. Wir kommen to him. Zu ihm. We trust his nature. Wir vertrauen seiner Natur. And that's our mindset. Und das ist sind unsere Gedanken. And that's our heart. Das ist unser Herz. And nothing in this world, und nichts in dieser Welt, can separate us from him. Kann uns von ihm trennen. We're out of the boat. Wir sind aus dem Boot draußen. And you know what happens? Und wisst ihr, was passiert? It becomes such a comfortable place to be. Es wird so ein angenehmer Platz, dort zu sein. Comfortable in a good way. Angenehm oder bequem auf outside eine gute Weise. Of our concepts, außerhalb von unseren Konzepten. Outside of the boundaries that we think of in our mind. Außerhalb dieser Grenzen, die wir in unseren Gedanken haben. Because out here, weil da draußen we're with Jesus. Sind wir mit Jesus. And I remember, I'll close with this story. I remember when just first starting Bible school. Ich möchte mit dieser Geschichte schließen. Ich erinnere mich, wie ich mit der Bibelschule angefangen habe. In South Berwick. In South Berwick. Maine. In Maine. And Linda and I would go in the chapel late at night. Und Linda und ich sind später am Abend in die Halle gegangen. All the lights out, just a little light in the back. Alle Lichter waren ausgeschaltet, nur ein kleines Licht hinten. We were married, so it was okay. Wir waren schon verheiratet, also es war sure okay. You know that. Ich wollte nur, dass ihr das wisst. And we would go up front and just sit on the floor by the pulpit. Wir sind nach vorn gegangen und sind einfach am Boden gesessen bei der Kanzel. And we would just sit there. Wir sind einfach da gesessen. And we wouldn't speak. Wir haben nicht gesprochen. Because of the presence of God. Wegen der Gegenwart Gottes. So powerful. Sie war so mächtig. I don't know why. Ich weiß nicht warum. I'm just studying the Bible. Ich habe einfach die Bibel studiert. I didn't know gearbeitet. What God wanted. Ich habe nicht gewusst, was Gott wollte. But I knew what I wanted. Aber ich wusste, was ich wollte. Oh, Jesus, I want you. Ah, Jesus, ich möchte dich. I want your presence. Ich will deine Gegenwart. There is nothing in this world. Es gibt nichts in dieser Welt. As sweet as the presence of God. Was so süß ist wie die Gegenwart Gottes. That's why we get out of the boat. Und deshalb steigen wir aus dem Boot heraus. Because Jesus is out there, he's not in here. weil Jesus da draußen ist, nicht in dem Boot drinnen. So as we hear the Bible, also wenn wir die Bibel hören, it really builds up, es baut wirklich, builds our minds in this truth, das baut uns unseren Verstand in diesen, in dieser Wahrheit faithful, auf, dass Gott treu ist. He will never change. Er wird sich nie ändern. I can always, always trust him. Ich kann immer, immer ihm vertrauen. And I run to him. Und ich renne zu ihm. Every day because of that. Jeden Tag deshalb. Amen. Amen. Let's pray. Lass uns beten.